Erster die Töchter Zelophats, der ein Nachkomme von Manasse war, traten vor. Ihre Namen waren Mala, Noah, Hogla, Milka und Tirza. Zweiter sie gingen zu Mose, dem Priester Eliasar, den Anführern und der ganzen Gemeinde vor dem Eingang des Offenbarungszeltes und sagten, Dritter, unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er gehörte nicht zu der Gruppe von Korah, die sich gegen Jahwe auflehnte, sondern er starb wegen seiner eigenen Sünde. Er hatte aber keine Söhne. Vierter, warum soll der Name unseres Vaters aus seiner Familie verschwinden, nur weil er keinen Sohn hatte? Gebt uns Landbesitz zusammen mit den Brüdern unseres Vaters. Fünfter Mose brachte ihre Bitte dann vor Jahwe. Sechster Jahwe sagte zu Mose, Siebter, die Töchter Zelophats haben recht. Du sollst ihnen tatsächlich Land als Erbe unter den Brüdern ihres Vaters geben und das Erbe ihres Vaters auf sie übertragen. Achter, sage den Israeliten, wenn jemand stirbt und keinen Sohn hinterlässt, dann sollt ihr sein Erbe auf seine Tochter übertragen. Neunter, hat er aber keine Tochter, dann sollt ihr sein Erbe seinen Brüdern geben. Zehnter, hat er aber keine Brüder, dann sollt ihr sein Erbe den Brüdern seines Vaters geben. Elfter, hatte sein Vater keine Brüder, dann sollt ihr sein Erbe dem nächsten Verwandten aus seiner Familie geben, dieser soll es besitzen. Dies soll für die Israeliten ein Gesetz sein, so wie Jahwe es Mose befohlen hat. Zwölfter Jahwe sagte zu Mose, steige auf das Abarim-Gebirge hier und sieh dir das Land an, das ich den Israeliten gegeben habe. Dreizehnter, wenn du es gesehen hast, wirst auch du zu deinen Vorfahren versammelt werden, so wie dein Bruder Aaron versammelt wurde. Vierzehnter, denn ihr wart meinem Befehl ungehorsam in der Wüste Zin, als die Gemeinde stritt und ihr mich vor ihren Augen am Wasser ehren solltet. Das ist das Wasser des Streits von Kades in der Wüste Zin. Fünfzehnter Mose sagte zu Jahwe, Sechzehnter, Jahwe, du Herr über alles Leben, bestimme bitte einen Mann über die Gemeinde, Siebzehnter, der sie anführt, wenn sie ausziehen und einziehen, der sie herausführt und hineinführt, damit die Gemeinde Jahwes nicht wie Schafe ohne Hirten ist. Achtzehnter Jahwe sagte zu Mose, nimm Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, der mit meinem Geist erfüllt ist, und lege ihm deine Hand auf. 19. Stelle ihn vor den Priester Eliasar und vor die ganze Gemeinde, damit du ihn vor ihren Augen offiziell einsetzt. 20. Du sollst ihm einen Teil deiner Autorität geben, damit die ganze Gemeinde der Israeliten ihm gehorcht. 21. Er soll aber vor den Priester Eliasar treten, damit dieser das Urim-Orakel für ihn vor Jahwe befragt. Nach Eliasars Anweisung sollen Josua und alle Israeliten, die ganze Gemeinde, ausziehen und einziehen. 22. Mose tat, was Jahwe ihm befohlen hatte, er nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Eliasar und vor die ganze Gemeinde. 23. Dann legte er ihm die Hände auf und setzte ihn ein, so wie Jahwe es durch Mose gesagt hatte.